بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Liebe Geschwister, ich möchte noch zwei so kleine Punkte erwähnen zum Thema vorhin. Der eine Punkt ist, manche Leute, sie argumentieren wie folgt. Sie sagen, warum pochst du auf bestimmte Themen und zeigst sozusagen die Unterschiede zwischen manchen Muslimen auf, und dadurch, das führt doch zur Spaltung unter den Muslimen. Wenn du immer sagst, was andere Muslime machen, das ist falsch oder so etwas. Ja? Denn das führt doch zur Spaltung unter den Muslimen. Ja? Aber die Wahrheit ist, liebe Geschwister, das ist natürlich eine Blickwinkelsfrage, wie du da auch guckst. Aber in Wirklichkeit, liebe Geschwister, was wir wollen, ist, dass die Leute die Sunna folgen, ihre Religion also lernen, die Sunna folgen, und dann, dass sie nichts tun, was der Sunna widerspricht. Ja, wir wollen, dass die Leute die reine Sunna nehmen, so wie sie ist, und alles andere, was sie hinzugefügt haben, wieder wegmachen. Sollen sie es reinigen. Ja. Und die anderen Leute sagen, nee, lass ruhig die Verunreinigung drin. Lass ruhig die Verunreinigung drin. Verunreinigung deswegen, weil du kannst ja nicht besser machen als der Propheten. So. Das heißt, lassen sie die Verunreinigung drin. Jetzt sagen sie, lass die Verunreinigung drin und weise nicht darauf hin, damit wir uns alle einig sind und eine Umma sind. Ja, die Frage ist aber, stell dir mal vor, du hast einen gesunden Körper und du weißt in deinem gesunden Körper, da ist ein Virus drin. Und du sagst, nee, lass den Virus in Ruhe und lass ihn, Hauptsache, du denkst, der Körper ist in Ordnung. Hauptsache, die Leute denken, der Körper ist in Ordnung. Ja, aber nach einer bestimmten Zeit, das wird den Körper zerstören, weil du ihn nicht behandelt hast. Du hast den Virus nicht behandelt. Ja? Und das ist das Problem, weil es ist ja ein grundsätzliches Problem, wie ich gesagt habe, und nicht ein Problem, was eine Kleinigkeit ist. Weil es ist grundsätzlich, du bist grundsätzlich der Meinung, du kannst der Religion was hinzufügen. Dann es hört nicht auf. Dann im Endeffekt werden wir so genauso sein wie die Juden, die Christen. Das hört sich jetzt übertrieben an, aber unser Prophet hat gesagt, sallallahu alaihi wasallam, ihr werdet den Fußstapfen und ihr werdet den Weg der Juden, die Welt im Weg der Leute, die vor euch waren, folgen, nachgehen. Handbreite um Handbreite, Armlänge um Armlänge. Bis wenn sie sogar in das Loch einer Eidechse reingehen würden, würdet ihr auch da reingehen. Und dann sagten die Sahaba zu ihm, wen meinst du denn damit? Meinst du damit die Juden, die Christen? Meinst du, wir folgen den Juden, Christen irgendwann mal? Sagt der Prophet, sondern wen sonst? Wen soll ich sonst meinen? Ja? Das ist das Problem, liebe Geschwister. Das heißt, die Sache endet nicht an einem Punkt und die kommt zweite und dritte und vierte und dann diese Sekte kommt und diese Sekte kommt und diese Sekte kommt und diese Sekte kommt und jeder hat seinen Sektenführer und die haben ein ganzes Prinzip, der Sektenführer oben und dann seine Untertanen und dann müssen sie durch das Programm durchlaufen und wenn sie das ist ein ganzes, das ist eine, das Judentum und Christentum. Ihr glaubt doch nicht, dass Musa a.s. das Judentum gebracht hat, wie die Juden es heute machen. Ich glaube nicht, dass Jesus alles haben die Orgel gespielt hat in der Kirche. Oder glaubt ihr, Jesus hat ein Kreuz rumgetragen mit sich? Die Christen sagen das nicht mal. Die sagen, er wurde gekreuzigt. Ja? Das heißt, das Kreuz kam so erst, als er nach ihrer Akida schon gestorben war. Ja? Das heißt aber, das Christentum, was du heute hast, ist überhaupt nicht das, was Jesus überbracht hat, alles dran. Von vorne hinten nicht. Okay? Warum? Ja, aber man hat immer wieder eine Sache eingefügt. Das Schlimmste war die Akita. Die hat man nach schon wenigen Jahren einfach sich geeinigt. Im Jahr, ich glaube, 365 oder so, war es 325, bin ich ganz sicher. Hat mich getroffen im Nikea, hat sich geeinigt auf das Schirk-Shahada bei den Christen und hat sich darauf geeinigt, dass Gott und Sohn und Heiliger Geist sind alles eins und doch nicht eins irgendwie gleichzeitig und sind sozusagen vollkommen vom Glauben abgewichen. Warum? Weil sie gesagt haben, ja, das, was der Jesus hier gesagt hat, das braucht man nicht wortwörtlich nehmen. Du verstehst das falsch. Das musst du nicht genauso machen, wie es da steht. Jesus hat sich zwar, in der Bibel steht, dass er, wenn er gebetet hat, hat er seinen Kopf auf den Boden gemacht, also Sujud gemacht, steht in der Bibel, ja. Aber die Christen sagen, das musst du nicht genauso nachmachen wie er. Und dieses, das musst du nicht genauso nachmachen wie er, am Endeffekt ist es, die Leute sitzen auf Holzstühlen, und vorne gibt es ein Altar und da gibt es einen Musikchor und die singen zusammen Lieder. Das ist am Endeffekt drauf geworden. Vorher war es ein Salah wie unser Salah. Am Ende des Tages ist das geworden. Isa hat genauso gebetet. Wie wir. Kann ich das vorstellen? Isa alles sagen, warum? Warum wissen wir das? Ne? In der Nachtreise, der Isra, da war der Prophet mit allen Propheten zusammen und hat ein Gebet verrichtet in der Masjid Aqsa. Möge Allah subhanahu wa ta'ala aus den Händen der Juden wieder befreien. Der Masjid Aqsa, Al-Aqsa heißt die entfernte Moschee, weil sie die entfernteste Moschee war. Und diese Al-Aqsa Moschee, dort hat der Prophet ein Gebet verrichtet als Imam aller Propheten. Ja? Und wie haben sie gebetet? Wie der Imam gebetet hat. Und wer war der Imam? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Deswegen, die haben alle gleich gebetet. Aber was ist heute daraus geworden? Weil man immer wieder etwas Neues hinzugefügt hat. Deswegen ist Judentum, Christentum ist nichts anderes als eine Bid'a. Und wenn du möchtest, eines anderes als viele Bid'a zusammen geben, das Judentum und Christentum. Ja? Das ist die Gefahr, die auch beim Islam besteht. Aber Alhamdulillah hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, dass es immer eine Gruppe von Muslimen geben wird, die sich auf der Wahrheit finden. Immer. Alhamdulillah. Muss auch sein, denn der Koran ist die letzte Offenbarung und es wird danach keine mehr geben und die Leute müssen ja wissen, was wahr ist und was falsch ist. Sonst hätten sie ein Argument vor Allah subhanahu wa ta'ala. Das zweite, was ich sagen wollte, liebe Geschwister, ist, es kann sein heute, es kann sein nächsten Sonntag, es kann sein in irgendwelchen Sitzungen, wo du hingehst und so. Du hörst Dinge, die widersprechen dem, was du gewohnt warst. Du hörst zum Beispiel, das ist verboten und du hast das eigentlich immer gemacht und jetzt plötzlich darfst du es nicht mehr machen. Du hast es nicht gewusst zum Beispiel. Ja? Oder du hörst irgendwelche Dinge und siehst, dass du dein Leben eigentlich umstellen musst und es fällt dir schwer. In solchen Situationen, liebe Geschwister, auf keinen Fall sagen, das schaffe ich nicht. Oder noch schlimmer, dass man sagt, das ist Quatsch, ich akzeptiere das nicht. Nur weil man selbst das nicht will. Ne? Ich akzeptiere das nicht. Oder vielleicht sagt man sagt sogar, der Redner da eigentlich, der kennt sich nicht so gut aus. Ja? Was man sagen soll, ist immer, liebe Geschwister, O Allah, hilf mir dabei, immer den richtigen Weg zu finden. Egal was ist. Du hörst etwas, was du immer gemacht hast. Wenn wir eigentlich von den Beispielen, die wir gesehen haben, zum Beispiel heute, manche Leute wirklich, die sind daran gewöhnt, Musik zu hören. Die hören sogar Musik beim Hausaufgaben machen. Ja? Und du hörst das nur, und jetzt weißt du, dass es verboten ist. Ja, dann gewöhnst du das Verbot zum Sahih al-Bukhari. Ja? So, und jetzt, und bei allen vier Rechtsgelehrten, bei allen vier Imamen ist es verboten. Und jetzt hörst du das und du sagst, wie soll ich das umsetzen? Es fällt mir zu schwer. Nein, dann vergiss diese Worte alle. Du weißt, der Shaitan ist ein Waswas, also ein Waswas, der macht Einflussdrohungen. Sondern sag, oh Allah, hilf mir, das umzusetzen, was ich gelernt habe. Und Allah wird dir dabei helfen, zweifellos. Machen wir jetzt mit der Sira weiter, liebe Geschwister. Wir sind jetzt in einer neuen Phase angekommen. Vorher war die ganze Zeit die Phase, in der der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Leute im Insgeheimen aufgerufen hat. Jede Person extra hingegangen und so und nicht in der Öffentlichkeit das gemacht, weil der Druck wäre zu groß gewesen gegen diese paar Muslime. Und jetzt aber beginnt eine neue Phase. Diese neue Phase beginnt nach manchen Gelehrten mit der Aussage Allahs, die folgende Aussage. Nachdem Allah diese Ayah abgesandt hat, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam und die Sahaba haben sie angefangen, den Islam öffentlich zu verkünden und öffentlich auf den Marktplätzen, wo auch immer, die Leute einzuladen zum Islam. Und manche werden sagen, damit ist die folgende Ayah gemeint, وَأَنْزِلْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. Das und warne deine nächsten Verwandten. Und warne deine nächsten Verwandten. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Ayah gehört hat, als Allah diese Ayah offenbart hat, ist er auf As-Safa hochgestiegen. Auf As-Safa ist ein Hügelchen, jeder von euch, der schon in Makkah gewesen war, kennt das, weil man Sa'i machen muss bei Hajj und bei Umrah zwischen As-Safa und Al-Marwa. Und As-Safa ist derjenige Hügel, wenn du die Kaaba hinter dir lässt, dann ist es der rechte, wo man anfängt mit dem. Und dann ist er auf diesen Hügel gestiegen und hat dann die Leute zusammengerufen. Jeden Stamm hat er gerufen. Ja, Bani Fulan. Bani Fulan. Bani ist immer Kinder von, gemeint ist, das ist immer der Anfang von einem. Bani ist zum Beispiel Abdul Muttalib. Söhne von Abdul Muttalib hat das Wort gehört. Gemeint ist der Stamm. Oh Leute von dem. Oh Leute so und so. Oh Leute so. Hat er alle zusammengerufen. Besonders seine Verwandten. Und als sie dazu da waren, hat er zu ihnen gesagt, stellt euch vor, ich würde euch sagen, dass unterhalb dieses Berges, auf diesem Berg hier, Pferde rauskommen würden. Würdet ihr mir das glauben? Dann sagten sie zu ihm, wir haben noch nie gehört, dass du gelogen hast. Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn das so ist, dann bin ich euch ein Warner vor einer bevorstehenden Strafe. Gemeint ist, ich bin euch ein Warner vor einer Strafe, die euch ereilen wird, wenn ihr in dem, was ihr an Schirk begeht, weitermacht. Daraufhin stand sein Onkel auf, Abu Lahab, der Halbbruder seines Vaters, und sagte, zugrunde mögest du gehen. Hast du uns etwa wegen dieser einen Sache versammelt? Und daraufhin hat Allah subhanahu wa ta'ala eine ganze Sura herabgesandt, Surat al-Masad, wo Allah sagt, Tabbat yada Abi Lahabin wa tab, ma aghna anhu malu wa ma kasab. Das heißt, zugrunde mögen die Hände Abu Lahabs gehen, nichts wird ihm nützen, nichts wird ihm helfen an seinem Vermögen und nichts wird ihm helfen sein, das, was er erworben hat. Und insofern hat man gesehen, dass sobald der Prophet sallallahu alaihi wasallam jetzt angefangen hat, öffentlich zu verkünden, wurde der Druck auch stärker. Und damit muss man rechnen bei der Dawah, dass die Leute, manche von ihnen, sie mögen das hören, was man ihnen erzählt, und es gibt andere Leute, die mögen nicht hören, was man ihnen erzählt. Aber es wäre unfair denjenigen gegenüber, die es gerne hören würden, dass man sagt, okay, ich mache dann keine Dawah, weil mir etwas angetan wird. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam natürlich war ein spezieller Fall und ihm war aufgetragen worden, seine Leute zu warnen und er war auch ihm war aufgetragen worden, diese Botschaft weiterzugeben. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam wäre bereit gewesen zu sterben und getötet zu werden für seine Botschaft, weil er weiß, dass es seine Lebensaufgabe ist. Seine Lebensaufgabe aber ist es, als Diener Allahs und Gesandter Allahs das weiterzugeben, was Allah von ihm verlangt hat. Und deswegen war der Prophet wäre auch alleine in den Krieg gezogen, ohne wenn jemand mit ihm gegangen wäre. Wenn Allah es ihm aufgetragen hätte, er wäre alleine gegangen, ohne dass er jemand. Und er wäre der Letzte gewesen, der von einem Schlachtfeld geflohen wäre, sallallahu alaihi wasallam. Und deswegen, liebe Geschwister, hat der Prophet sofort, wie sagt man, Druck bekommen von der Gesellschaft und von wem erst recht? Von seiner eigenen Familie. Das ist das Problem, dass dieser Mann Abu Lahab hat ihn nicht im Stich gelassen. Er ist ihm auf den Fersen gewesen. Wenn der Prophet, ihr wisst, der Prophet, der war so aktiv und eifrig in seiner Da'wah, dass er gegangen ist von in Mina, von Zelt zu Zelt, zur Hajj-Zeit, um den Leuten zu sagen, ich bin der Gesandte Allahs, folgt mir. La ilaha, la ilaha illallah, sagt, ich bin der Gesandte Allahs, dann werde ich errettet werden. Und wer beschützt mich, sodass ich meine Botschaft verbreiten kann und so weiter und so fort. Und der Abu Lahab, immer wenn er gesehen hat, dass der Prophet mit Leuten gesprochen hat, die den Islam, der Prophet den Islam erklären möchte, ist er zu ihnen hingegangen und gesagt, was hat er euch erzählt, dieser Verrückte, was hat er euch erzählt? Hat er euch etwas, egal was er euch gesagt hat, das ist falsch. Und hat er versucht, die Leute vom Weg abzubringen. Und stellt euch mal vor, was das für eine Wirkung hat. Er ist Onkel. Er hat gesagt, ich bin sein Onkel. Das ist ein Spinner, ich kenne ihn. Das ist der Sohn eines Spinners, und was er immer sagen will. Ja? Er wurde nicht, wie auch immer, kann er sagen, was er möchte. Und das hat der Prophet sallallahu alaihi eben, darunter hat er zu leiden gehabt. In einer weiteren Ayah heißt es, Allah sagte, so verkünde denn laut, was dir befohlen wurde und wende dich von den Götzendienern ab. Manche gerne sagen, das ist der springende Punkt. Als diese Ayah kam, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam angefangen, also das laut zu verkünden, sallallahu alaihi wasallam. Und nachdem diese öffentliche Da'wah angefangen hat, hat dann Abu Dharr radiallahu anhu al-Ghifari den Islam auch angenommen. Er ist nach Mekka gegangen und er hat dann übrigens schon angefangen zu beten, noch bevor er den Islam angenommen hat. Und als er in Mekka ankam, es gibt übrigens heute noch auch viele Leute, die den Islam annehmen, die fangen an zu beten vorher schon, weil sie wollen sehen, ja, ist das wirklich so schwer, 5 Mal pro Tag und so. Oder sie fasten vielleicht sogar beim Ramadan, weil sie sehen wollen, wie das ist, damit wenn sie die Shahada angesprochen haben, dass dann nicht plötzlich alles auf einmal kommt. auch keine schlechte Sache, natürlich, wenn jemand der Meinung ist, er soll das machen, soll das machen. Ja. Besser natürlich, wenn er den Islam gleich annimmt, aber jeder Mensch hat seine Phase, jeder Mensch braucht bestimmte Zeit, bis er das überzeugt ist, wenn er das überzeugt ist. Aber Zaid ibn Rifai kam nach Mekka und hat dann sich mehrere Tage lang dort aufgehalten und Ali ibn Abi Talib hat ihn gesehen. Als Ali radiallahu anhu ihn gesehen hat, dass er den ganzen Tag bei der Kaaba ist alleine, hat er ihn zu sich nach Hause eingeladen. Hat sich nach Hause genommen, hat Essen gegeben, trinken, hat ihn schlafen lassen. Und hat ihn aber nicht gefragt, warum er da ist. Und das ist anscheinend so eine Periode gewesen, wo es nicht, also wo es doch nicht ganz, noch nicht ganz öffentlich war, die Da'wah. Am nächsten Tag hatte Ali ibn Talib ihn wieder gesehen bei der Kaaba, ganz alleine, keiner kümmert sich um ihn, so hat er ihn sich wieder zu sich genommen. Und am dritten Tag genau das gleiche. Aber am dritten Tag hat Ali ihn dann gefragt, warum bist du nach Makkah gekommen? Du kommst zum Stand Banu Rifar, was hast du mit Makkah zu tun? Warum bist du hier? Dann sagte er, ich habe gehört, es gibt einen Mann, der behauptet, er ist ein Gesandter Allahs, und ich möchte zu ihm. Dann sagte Ali, kein Problem, nachdem er sich sicher war, dass dieser Mann wirklich es ernst meint, hat er gesagt, okay, ich bringe dich zu ihm, folge mir, aber er hat gesagt, folge mir am Morgen und wenn du siehst, dass ich so tue, als wollte ich einen Eimer Wasser auskippen irgendwo, dann geh wieder weg, denn dann habe ich etwas bemerkt. Dann habe ich bemerkt, dass jemand uns verfolgt oder ähnliches. Und offensichtlich sind sie gegangen zu Dar al-Arqam ibn al-Arqam, das heißt da, wo sie sich getroffen haben, im Insgeheimen. Und wie dem auch sei, dann ist er ihm gefolgt bis zur Stelle, wo der Prophet sallallahu alaihi wa sallam war. Und der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wa sallam hat ihm dann erklärt, was der Islam ist. Und Abu Dharr radiallahu anhu hat den Islam angenommen, möge Allah mit ihm zufrieden sein. Und so läuft sein Hasanat-Konto weiter bis an den nächsten Tag. Denn er hat nicht nur den Islam angenommen, sondern hat uns ein Teil des Islam überliefert, möge Allah mit ihm zufrieden sein. Wir haben schon zwei Hadithen von ihm in den 40 Nawawi Hadithen kennengelernt, radiallahu anhu. Eben, dann hat er den Islam angenommen und hat er zum Propheten gesagt, ich werde jetzt hier bleiben und dich dabei unterstützen. Hat der Prophet gesagt, das brauchst du nicht machen, das bringt nichts, siehst du, wie schwach wir sind, geh lieber zurück zu deinen Leuten. Hat er gesagt, ich werde hier das in die Welt schreien, dass ich Muslim geworden bin. Was hat er gemacht? Er ist dann zur Kaaba gegangen, ganz enthusiastisch, und hat laut ausgerufen, Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Und die Leute von Quraysh, die das mitgekommen haben, was haben sie gemacht? Sie haben sich getroffen, sind zu ihm hingegangen und haben ihn zusammengeschlagen. Werden dann gerettet, nach Allah subhanahu wa ta'ala, kam dann der Al-Abbas, ein Onkel des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, kam zu hin und hat den Leuten gesagt, hört auf, was macht ihr da? Warum schlagt ihr einen Mann von den Banu Rifar, vom Stamm Banu Rifar? Denn er wird, passt auf, die Banu Rifar werden sich rächen. Und schon haben sie aufgehört. Warum? Nicht aus Liebe zu den Banu Rifar, sondern einer der Handelswege der Mekkaner, wir haben gesagt, die Mekkaner hatten Tijara, Handel getrieben nach verschiedenen Länder, unter anderem Jemen und im Süden und im Norden, das ist Damaskus zum Beispiel. Und auch einer dieser Wege ist der Stamm Banu Rifar. Und wenn jetzt eine Handelskarawane kommt, die ganze Ware kommt aus dem Norden oder aus dem Süden, und die will nach Mekka oder auch raus aus Mekka, dann kommen die Banu Rifar und nehmen die Karawane einfach in Gewahrsam und lassen sie nicht durch. Und das wäre eine Katastrophe für die Mekkaner gewesen, denn wirtschaftlich würden sie dann darunter stark leiden. Und insofern haben sie dann den Abu Dharr radiallahu anhu in Ruhe gelassen. Möge Allah mit ihm zufrieden sein. Ja, wie dem auch sei, Abu Dharr radiallahu anhu ging zu den Banu Rifar, zu seinem Stamm, und die Hälfte davon hat den Islam angenommen. Möge Allah zufrieden sein. Und die andere Hälfte hat dann den Islam angenommen, nachdem der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ausgewandert ist. Und so war er ein Grund dafür, dass ein ganzer Stamm in den Islam eingetreten ist. Übrigens, die Sache, ich habe das auch mal erlebt, einmal in Saudi-Arabien, da war so eine Ausstellung, eine islamische Ausstellung, Bücher, Da'wah-Ausstellung, wie Leute machen Autoausstellungen, in manchen Ländern gibt es Da'wa-Ausstellungen. Ja? Und da gab es dann, das war ein Afrikaner, und dann hat man mir gesagt, siehst du den Afrikaner da? Ich dachte, ja. Der sagt, das ist ein Stammesführer, Stammeshäuptling. Und der war auch ein bisschen so gekleidet. Ja? Und dann, ja, was mit dem? Ja, der hat den Islam angenommen und alle seine Leute auch mit ihm. Möge Allah ihn festigen, ihm im Iman. Und der war dann da, hat halt ein bisschen Da'wah-Broschüren angekocht. Und so. Ja, schön. Das heißt, es gibt es bis heutzutage noch, dass Leute noch nicht so beeinflusst sind vom Fernsehen, vom Radio und vom Internet und weiß nicht was, sondern die haben noch ihren klaren Verstand. Und wenn man ihnen die Wahrheit sagt, akzeptieren sie sie und ohne Probleme. Sagt ihnen, guck mal, du betest Stein an, Dattel an, Hund an, Katze an, lass das weg, bitte lieber Allah an, der das alles erschaffen hat. Und ein Gott ist besser als 10 Götter, oder? Ist einfacher auch. Sie müssten 10 Götter gleich behandeln. Das geht nicht. Ja? Lass alle weg und mach einen besser. Ja? Und das, wie gesagt, ist eine einfach zu akzeptierende Angelegenheit, wenn man noch einen gesunden Glauben hat. Ein Sahabi namens Dhimad, radiallahu anhu, der war noch kein Sahabi, der war bekannt dafür, dass er Ruqya gemacht hat. Ruqya ist eine prophetische Heilmedizin. Das ist gemeint ist damit, dass man Koran liest für jemanden, der krank ist. Aber natürlich auch gemeint ist alle anderen Arten von Geistesaustreibung und sowas, Geistervertreibung. Und dieser Dhimad war bekannt dafür, Leute zu heilen, die geistig krank waren oder besessen waren von Djinn oder weiß ich was. Er ging nach Makka und hat gehört, da gibt es einen Besessenen. Da gibt es einen, der ist krank. Da gibt es einen, der ist verzaubert. Der ist sicher. Und da gibt es einen, der hat einen Djinn bei sich. Wer meint sie? Muhammad s.a.w. Die Mekkaner haben gesagt, der ist krank, der ist besessen. Hat der Mann gesagt, okay, wenn der krank ist, besessen, ich tue ihm einen Gefallen, ich gehe zu ihm hin und ich mache Ruqya mit ihm. Und dann war dann bei ihm und dann hat er, wie jeder Arzt das macht, hat er gesagt, sprich mal was von dir, erzähl mal was. Und hat der Prophet mit ihm angefangen, hat zu ihm gesagt, فَرَابِ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَهْدِيهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله auf deutsch alles so gebührt Allah, ihn lobpreisen wir, ihn bitten wir um Vergebung, ihn bitten wir um Rechtleitung. Derjenige, den Allah recht leitet, der ist recht geleitet, und derjenige, den Allah in die Irre leitet, der ist irre geleitet. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Dann sagt er mal, stopp, bevor du weiterredest. Sag das, was du gesagt hast, bitte noch ein zweites Mal. Dann sagt der Prophet, alles so wird Allah, ihn loben wir, ihn lobpreisen wir, ihn bitten wir um Hilfe, ihn bitten wir um Vergebung. Derjenige, den Allah recht leitet, der ist recht geleitet. Und derjenige, den Allah in die Irre leitet, der ist irre geleitet. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Sagt er, stopp, bitte noch einmal diese Worte sagen, die du gerade eben gesagt hast. Sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ein drittes Mal zu ihm. Wahrlich, alles so gebührt Allah. Ihn loben wir. Ihn bitten wir um Hilfe. Ihn bitten wir um Vergebung. Derjenige, der von Allah recht geleitet ist, der ist recht geleitet. Und derjenige, der von Allah irre geleitet wird, der ist irre geleitet. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und Gesandter ist. Daraufhin sagte der Mann zu ihm, bei Allah, ich habe schon Zauberern zugehört, ich habe verrückten Leuten zugehört, ich habe besessenen Leuten zugehört. Niemand von ihnen hat solche Worte jemals gesprochen wie du. Du kannst also weder besessen sein von einem Djinn, das kann nicht sein. Du kannst kein Verrückter sein, du kannst nicht verzaubert sein, denn ich kenne solche Fälle. Und er hat die Schahade gesprochen, ist Muslim geworden, radiallahu anhu. Warum? Weil er einen Verstand hat. Und heutzutage gibt es auch Menschen, die sagen, Muhammad s.a.w. war zum Beispiel, manche christliche Missionare machen, die sagen, Muhammad s.a.w. war vom Shaitan besessen, von einem Satan besessen. Aber diese Argumente, wenn man vernünftig darüber nachdenkt, als Christ auch, ja, macht keinen Sinn, weil Allah im Koran sagt, فَإِذَا قَرَعْتَ الْقُرْآنِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Wenn du den Koran liest oder lesen willst, dann suche Zuflucht bei Allah vor dem verfluchten Shaitan. Also der Shaitan wird sich doch nicht selbst verfluchen, oder? Und der Shaitan wird nicht eine Surah absenden, die heißt Surah An-Nas. Und der Qul A'ud Rabbi An-Nas, Malik An-Nas, Ilahi An-Nas, Min Sharr al-Waswas al-Khannas, al-Waswas al-Khannas, der Shaitan. Das heißt, der Shaitan wird dir nicht sagen, jedes Mal, bevor du den Koran liest, bitte schütze dich bei Allah vor mir. Das macht keinen Sinn. Oder manche Leute sagen, der Prophet hat den Koran abgeschrieben von der Bibel. Das macht keinen Sinn. Warum schreibt er die richtigen Sachen ab und die falschen Blätter weg? Wo soll er denn wissen? In der Bibel gibt es Fehler. Sachen, die historisch oder die wissenschaftlich nicht korrekt sind. Und so weiter und so fort. Das heißt, wenn man seinen Verstand benutzt, dann kann man eigentlich sagen, nee, manche sagen, der Prophet wäre Epileptiker. Das sagt nur jemand, der nicht weiß, was das für eine Krankheit ist. Ein Arzt wird sowas nicht sagen. Ja? Ich habe das mal von jemandem gehört, aber der war auch Geschichtslehrer. Ja? Kann man ihm verzeihen oder auch nicht, ja, was er da erzählt. Also im Sinne von, dass er so ein Müll schwätzt. Ja? Aber ein Epileptiker, also das macht auch keinen Sinn. Ja? Das heißt, man muss schon überlegen, damit man sich nicht lächerlich macht. Ja? Die Mushrikin, liebe Geschwister, haben dem Propheten sallallahu alaihi wasallam viel Leid zugefügt, weil sie gemerkt haben, dass seine Da'wah ein Problem ist für sie. Warum ist es ein Problem für sie? Der Prophet sagt zu ihnen, statt 365 Götter oder 360 Götter, wird er gesagt, macht einen draus. Und ihr glaubt eh schon an den. Das heißt, eigentlich braucht ihr nur 359 wegmachen. Aber das ist ein wirtschaftliches Problem. Die Leute brauchen diese Götter für ihre Wirtschaft, haben sie gesagt. Warum? Weil, ich meine, die lebten davon. Die lebten davon, unter anderem von dem Herstellen dieser Götzen. Aber noch viel wichtiger, jedes Volk hatte einen bestimmten Götzen, teilweise, und diese Figur war bei der Kaaba. Das heißt, die Leute sind extra manchmal von Weitem gereist, um zur Kaaba zu kommen, um ihren Gott dort zu sehen. Ja? Und wenn der Gott jetzt nicht mehr da ist, warum sollen sie dann noch kommen? Ja? So haben sie gedacht. In Wirklichkeit hat Allah heutzutage die Leute in Mekka und Umgebung geehrt. Guckt mal, wie viele Menschen jedes Jahr dahin reisen und die Wirtschaft dort ankurbeln, nur weil dort die Kaaba steht und es ist nur ein Gott. Alhamdulillah. Ja? Insofern also war das also falsch zu sagen, dass das also ein Wirtschaftsproblem gibt. Ja? Der Prophet wurde beleidigt. Prophet Muhammad bedeutet der Gelobte. Muhammad von Hamida. Hamida heißt Loben. Muhammad der Gelobte. Ja. Und die Leute, die wollten das nicht anerkennen, dass er Muhammad heißt. Weil Muhammad ist ein guter Name. Ja. Sie, wenn jemand heißt, der Gute, zum Beispiel. Und die Leute hassen ihn alle. Was machen die daraus? Nein, der Böse. Sie sagen, geben einfach nur einen Namen. Ja. Die Ziele sind lächerlich. Die werden nicht sagen, oh du Guter. Und die werden sagen, hey du Böser. Okay? Und das haben sie mit dem Propheten auch gemacht. Sie haben anschätzt, dass sie zu ihm gesagt haben, Muhammad, haben sie zu ihm gesagt, Muzammam. Er sagt, Muzammam ist gekommen, das Muzammam und so weiter. Und Muzammam bedeutet der Getadelte. Nicht der Gelobte, der Getadelte. Genau, das Gegenteil eigentlich. Okay? Und dann, was hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam darauf reagiert? Er hat nicht angefangen zu schreien und beleidigen und gesagt, Fluch über euch. Was er hat einfach gesagt, hat gelacht, hat gesagt, guck mal Leute, guck mal, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam, guck mal Leute, wie Allah subhanahu wa ta'ala ihre Beleidigungen von mir abwendet. Sie beleidigen Muzamma, ich bin aber gar nicht Muzamma, ich bin Muhammad. Das war's. Ja. Und insofern hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam da ganz lässig reagiert, möge Allah mit ihm zufrieden sein. Abdullah bin Mas'ud radiallahu anhu, hat erzählt uns folgende Geschichte, die kennt ihr alle. Er stand eines Tages bei der Kaaba und hat gesehen, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam betet. Und dann haben dann manche Leute gesagt, waren ein paar Führer der Quraysh, saßen dort rum und haben den Propheten sallallahu alaihi wasallam von Weitem beobachtet, wie er da betet. Dann haben sie gesagt, guck mal, dieser Augendiener. Augendiener, man meint das von Ria. Das heißt, jemand, der betet, um gesehen zu werden. Guck mal, der betet vor uns, damit er gesehen wird, damit wir sagen, Mashallah, der betet. Ja? Also wir haben den Propheten vor, dass er keine reine Absicht hat, dass er Schirk macht. Das ist einfach Schirk. Das heißt, sogar sie wussten, dass er ja diese Form von Schirk etwas Übles ist und etwas ist, was man nicht tun soll. Denn als er im Sujud war, hat jemand gesagt, wer traut sich, ein Stamm hatte gerade einen Kamel geschlachtet gehabt. Hat er sich gefragt, wer traut sich, die Innereien dieses getöteten Kamels, des geschlachteten Kamels, die Innereien, den Dreck zu nehmen und auf den Propheten zu schmeißen, während er betet, während er im Sujud einfach wieder draufgetippt. Und der Unseligste von ihnen ist dann los und hat es dann tatsächlich gemacht. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam war im Sujud geblieben und Ibn Mas'ud radiallahu anhu, der Arm, hat das beobachtet, aber er konnte nichts machen, weil er selbst ein schwacher Mensch, unterdrückt war. Deswegen konnte er ihm nicht helfen. Aber alhamdulillah hat Fatima radiallahu anhu davon mitbekommen und ist sie gekommen, hat ihren Vater dann daraus geholfen. Und dann, als der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sein Gebet beendet hatte, hat er gesagt, Allahumma alayka bi Quraysh. O Allah, geh gegen die Quraysh vor. O Allah, geh gegen die Quraysh vor. O Allah, geh gegen die Quraysh vor. Und die Leute haben dann Angst bekommen, weil sie der Meinung waren, dass der Dua in Mekka erhört wird. Das heilige Gebiet ist. Und die Kaaba. Und dieser Mensch ist ein ehrlicher Mensch. Der ist kein Lügner. Die sagen zwar Lügner, aber die wissen, dass er kein Lügner. Ja, wer weiß, was ich vorhin gesagt habe, als er auf dem Berg aus Sacher war und die Leute es geprüft haben. Und dann hat er gesagt, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, O Allah, geh vor gegen Amr ibn Hisham und Utba ibn Rabi'a und Shayba ibn Rabi'a und Walid ibn Utba und Umayya ibn Khalaf und Uqba ibn Abi Mu'ayd und Amara ibn al-Walid. Und dann sagte Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, das heißt, er hat Dua gemacht gegen einzelne Person, direkt. Und dann hat der Prophet, sagte Abdullah ibn Mas'ud, beschwöre bei Allah, ich habe sie alle niedergestreckt gesehen in der Schlacht von Badr und sie alle wurden in den Brunnen geschmissen. Gemeint, sie sind alle gefallen, alle gestorben, alle getötet worden in der Schlacht von Badr. Und sie haben dieses üble Ende erlitten. Und was gibt es ein übleres Ende, als dass du von einem Propheten oder von denjenigen, die mit dem Propheten kämpfen, getötet wirst. Und so sind sie gefallen und sie wurden in den Brunnen dort geschmissen. Und das bis heute noch kann man das sehen, wenn man dort ist, bei Badr. Und so hat sogar der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, als dann in den Brunnen geschmissen worden ist, hat er gesagt, وَأُتْبِعَ أَصْحَابُ الْقَلِيبِ لَعْنَا. Das heißt, möge den Leuten, die in den Brunnen sind, noch ein Fluch folgen. Und so hat der Prophet ihnen also ein Denkmal verpasst, dass sie bis in alle Ewigkeit nicht mehr vergessen werden. Und diese Sache, müsst ihr euch vorstellen, ist erst Jahre später passiert. Jahre später. Das war ja noch, wir sind ja noch am Anfang der, oder relativ am Anfang der mekkanischen Periode. Und der Prophet, die Sache ist passiert erst nach der Hijra. Was will ich damit sagen? Will ich damit sagen, liebe Geschwister, wenn du Dua machst, wenn du ein Bittgebet sprichst, das bedeutet nicht, dass es sofort erhört wird. Wer bist du, dass du deine Hände hebst und zack, du das erhört wird? Allah wartet nur auf dich, bis du Dua machst. Ja? Du musst dich vor Allah erniedrigen und ihn nur preisen und um deine Vergebung deiner Sünden bitten, dass er überhaupt dir zuhört. Gemeint ist dein Dua erhört. Allah hört alles, aber gemeint ist dein Dua überhaupt erhört. Und deswegen, liebe Geschwister, Allah ist der Allweise. Er weiß genau, wann es am besten ist, diesen Dua zu erhören. Und er weiß am besten, wann es ist, diesen Dua nicht zu erhören. Ja, du denkst, es ist am besten, wenn jetzt sofort das bekommt, was du willst. Aber Allah subhanahu wa ta'ala weiß viel besser Bescheid. Und so hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam mit ihnen eine schwere Zeit durchgemacht. Aber ich möchte an diesem Punkt Stopp machen, barakallahu fikum, und mich bedanken für eure Aufmerksamkeit. Möge Allah euch belohnen für eure Anwesenheit und euch auch nächsten Freitag wieder hierher bringen. Und denkt daran auch, dass ihr, wenn ihr etwas hört von der Sunna, dass ihr auch versucht, das weiterzugeben, beziehungsweise versucht auch eure Schwestern und Brüdern mitzubringen, liebe Geschwister. Kommt nicht alleine, sondern versucht auch andere Geschwister mit euch zu bringen.